Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Ein Ausdruck des konstitutionellen Ablehnungsgefühls und der Feindseligkeit«. Im Kommentar hieß es: Das Außenministerium der USA veröffentlichte am 3. März den Bericht über die Menschenrechtslage der Länder 2016. Darin zählt es die Materialien auf, die den Eindruck erwecken, als ob es in der TVRK Menschenrechtsprobleme gäbe und bestimmte diese zu einem Diktaturstaat. Das US-Außenministerium, ein Organ für die Außenpolitik der USA, der Supermacht, macht die betrügerischen Aussagen der Flüchtlinge aus der TVRK, des Abschaums der Menschheit, die nach den verbrecherischen Taten gegen das Land, die Nation und die Blutsverwandten die Flucht ergriffen hatten, zu vollendeten Tatsachen und verleumdet die Würde eines souveränen Staates. Das ist ein Ausdruck des konstitutionellen Ablehnungsgefühls und der Feindseligkeit der USA gegenüber der Ideologie und der Staatsordnung der TVRK. Laut dem jüngsten Bericht der Institution für die Informationen über Menschenhandel Polaris nahm im Jahr 2016 in den USA die Zahl des Menschenhandels um 35,7% im Vergleich zum Vorjahr zu. Daran ist die schlimme Menschenrechtslage der USA deutlich zu erkennen. Es ist völlig absurd, dass die USA, die wegen der Bereicherung der Reichen und der Verarmung der Armen und allerlei sozialen Übeltaten zum Grab der Geschichte verurteilt worden sind, die sozialistische Staatsordnung der TVRK blöde verleumden, wo die werktätigen Volksmassen wahre politische Freiheit und Rechte genießen und ein glückliches Leben führen. Die TVRK wird die feindselige Anti-TVRK-Menschenrechtskampagne der USA durchkreuzen und ihren Weg zur Förderung der wahren Menschenrechte eigener Art unbeirrt beschreiten. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.